Schaumbad. Hallo, herzlich willkommen zum Schaumbad-Podcast. Hallo, Peter, du redest heute ziemlich schnell. Ja. Ich hatte heute voll Bock auf die Folge, aber wenn du so schnell redest, dann ist die Folge ja ganz schnell rum. Wir haben nicht viel Zeit, um 9:30 kommt der Gast, jetzt ist 8. Ah ja, stimmt. Ich hatte heute überlegt, ob man wieder so spannend machen kann. Oh, wen haben wir als Gast da und so weiter. Aber wahrscheinlich machen wir nachher eh wieder ein Foto mit dem Gast. Schreiben in die Ankündigung der Folge rein, wer der Gast ist. Ja, das ist immer so. Und ja, aber vielleicht kennen Leute den Gast nicht. Also der Gast heißt Chris der Berg. Ihr werdet nachher erfahren, was er macht. Weil ich kenne ihn auch kaum. Du kennst ihn auch kaum, deswegen ist für dich spannend. Ich habe mal Grüß Gott gesagt auf einem Konzert zu ihm. Auf dem Konzi. Auf einem geilen Konzi. Einfach mal Grüß Gott auf dem Konzi. Konzi. 77 heißt Grüß Gott, 88 Nazi-Schrott. Genau. Genau. Es war ein christliches Konzert, das hat ja. Grüß Gott gesagt. Genau. Er spielt in der Christen-Metal-Band Faith. The God Brothers. The God Brothers. Das war mal eine Christenband. Ja? Ja, wir hießen The God Brothers. The God Brothers. Wir hatten uns Müllsäcke angezogen und The God Brothers draufgeschrieben. Ah ja, cool. Das ist auch so ein bisschen Anspielung noch die Christen-Variante von der Mafia, so ein bisschen so. The Godfather, so heißt doch so ein Mafia-Film. Ja, Godfather heißt aber der Pate. Ach so, ja, so stimmt, ja. Ich habe den Paten nie gesehen, deswegen kann ich da nicht wissen. Ja, das ist das englische Wort für Pate. Ah ja, ich glänze heute schon mit Nichtwissen. Ja, das ist sehr gut, ja. Stelle ich direkt hier in die dumme Ecke. Genau. Ja, den einzigen Christenfilm, den ich mal gesehen habe, war Der blutige Pfad Gottes. Ja, stimmt, der ist auch sehr christlich. Ja, aber der ist auch ganz gut, weil er auch blutig ist. Und Pfad. Blutig und christlich. Pfad. Obwohl die Bibel ist ja auch, die Bibel ist ja auch blutig. Oh, wir haben eine spirituelle Folge heute. Ja. Ich wollte noch ganz kurz, ja. Ich hatte sogar einen Auftritt mit den God Brothers. Echt? Ein Auftritt sogar beim bunten Abend im Schullandheim Sylt. Oh, schön. Wir haben gesungen und wir waren die Superstars cool. Auf dem Abend. Wir haben gerockt, wenn sich noch einer dran erinnert. Oder VHS-Videos laufen. Peter guckt ganz kritisch auf die Aufnahme, das macht mir Angst. Jetzt hängt sie nämlich komplett. Es laggt fies. Naja. Aber es sieht alles ganz gut aus. Wir machen jetzt mal einfach minimieren, damit wir uns hier konzentrieren können. Ja, das lenkt mich sehr ab. Genau. Und unterhalten uns nett. Also du hast, ich habe auch Erfahrungen als Kind auf der Bühne. Von daher. Ja, das war meine einzige und wir haben den Laden gerockt. Also das war der Frühstückssaal vom Schullandheim. Habt ihr gerockt oder habt ihr gehiphoppt? Wir haben gesungen. Gesungen. Der Inhalt vom Lied war, mein Gott ist ein guter Gott, ja, er ist. Er stellt meinen Fuß auf einen festen Fels. Okay. Er legt meine Hand auf ein weiches Kissen. Ja, so Zeug. So, das war der Inhalt. Stark. Ich habe nur mal Cut Night Joe auf dem Kinderkarneval. Ach, gecovert, ja. Playback. Ja, wir haben es selbst geschrieben. Ja, siehst du mal? Naja. Ah doch, und ein Jahr später haben wir eine Rockversion von Herzilein von den Wilderker Harzbuben gespielt. Geil. Auch gut. Wusstest du übrigens, dass Klaus und Klaus auch der, also diese Schlagerkapelle habe ich letztens gesehen. Die Kläuse. Die zwei Kläuse von der Nordsee, an der Nordseeküste. Der ist auch der Sänger von Torfrock, dieser Werner Beinhardt Band, Dengel. Und der hat auch sehr viel synchronisiert in Werner. Wird man irgendwie ganz so in dieses Klaus und Klaus-Schema irgendwie reinbekommt. Ja. Also vielleicht gibt es einen coolen Klaus und einen weniger coolen Klaus. Naja. Gibt es nicht einen dicken und einen dünnen? Irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Einer war klein und einer war groß, glaube ich, oder? Ich kenne ihn tatsächlich gar nicht. Ich kenne ihn nur von Heinz Strunk, Flecken. Fleisch ist mein Gemüse. Da stimmt, ja. Dann nennt er sie die Kläuse. Die Kläuse, ja. Stimmt, so ja. Schönen Begriff. Ja, cool. Kläuse, was wollte ich dazu sagen? Genau. Torfrock. Ach genau, kennst du noch Adam Green? Das Lied Emily? Adam Green kenne ich, aber er hatte so große Augen, gell? Ja. Er sah ein bisschen komikhaft aus, aber... Ja, ja, so ein Musiker. Ja, aber wie war dieses Lied Emily? I never listen to the crackers, na, na, na, na, na, na, na, na, na. I wanna dance with Emily. Sag mir noch was, ja. Und das klingt total wie dieses Dengel, Dengel, Dengel, Dengel. Stimmt. Stimmt. Ich glaube, das hat er geklaut von Torfrock. Von Torfrock, ja. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil Adam Green ja sehr oft früher an der Nordseeküste Urlaub gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. Weil, oder er hatte da einfach, der kam doch aus England, oder? Er kommt ja, aus ja, England, ja. Machen ja alle Briten. Vielleicht ist auch einfach mal, weiß ich, Torfrock sind auf Norderney aufgetreten. Ja. Und dann stand der Wind günstig und der kleine Adam Green lag am Strand und hat diesen Song gehört, weil er halt über den Ärmelkanal drüber getragen wurde, weißt du? Ja, kann gut sein. Ja, und dann hat er Rengel, Dengel, Dengel, Dengel und oh, der gute Hookline, die nehme ich. Und die hat er halt immer in seinem Kopf behalten, ja. Kann gut sein. Ja. Du hast gesagt, du hast eine Geschichte mit. Ich habe eine Geschichte. Unsere technischen Probleme am Anfang haben unsere Hörer uns jetzt verziehen, deswegen können wir damit anfangen. Und zwar habe ich eine neue kleine Rubrik, die gar keinen eigenen Abbinder bekommt, aber Jean Pauls Trendgemecker. Trendgemecker, okay. Genau, ich sehe nämlich die letzte Zeit immer auf Facebook, dass irgendwelche Leute Tiny Houses teilen, weil man da eins gewinnen kann. Also so winzige Häuser, die auf fahrbar sind, weißt du, so wohnen auf kleinem Raum. Mhm. Ach, das ist, ach, die teilen das, weil sie es gewinnen wollen. Ich genau. Die sind alle cool und haben sowas jetzt. Nee, die wollen, glaube ich, eins gewinnen. Aber da ist nämlich die Frage, die sind jetzt alle cool. Meine These ist, vielleicht ist das auch Jean-Pauls Verschwörungseckchen. Die Immobilienmakler und die Babyboomer-Generation, die schön mit ihrem Arsch alleine in 3-Zimmer-Wohnungen in bester Lage sitzt, wollen uns einfach nur erzählen, dass ein Leben auf kleinem Raum total cool und funky ist. Und reiben sich heimlich die Hände. Guck mal hier, dieser Hipster-Penner, der wohnt in einem Wohnwagen. Der hat gerade mal 16 Quadratmeter, aber mir holt keiner meine 110 Quadratmeter weg, weißt du? So, also ja. Dieser Trend ist halt irgendwie so, ey Leute, ihr habt kein Recht mehr auf Wohnraum, aber ey, Kleinwohnen ist auch voll cool. Ja, das war der Gedanke, den ich hatte. Zusammen die Branchenvertreter und planen sowas? Ich glaube halt einfach, die Branchenvertreter sind eh alle so Babyboomer, weißt du, so Ellbogen über 60-jährige Typen, die sich dann gedacht haben, ey, Moment mal, irgendwann sagen die, ey, wieso wohnst du denn alleine in dieser 4-Zimmer-Wohnung? Die kann man doch auch teilen. Und dann haben sie Panik bekommen und dann hat einer gesagt, ey, lass den doch einfach erzählen, dass man gar nicht viel Raum zum Leben braucht. IKEA macht das doch auch schon immer mit Werbung. Und jetzt denken alle, Tiny Houses sind die Erfüllung, obwohl du eigentlich, also bis auf Energiesparen sehe ich keinen Vorteil da drin, in einer Schachtel zu leben. Ja, wenn es beweglich ist, ist es auch ein Vorteil, oder? Ja, aber das ist wie Dauercampen. Tiny Houses sind wie Dauercampen. Ja, das kann sein. Ja. Ja, aber bei solchen wirtschaftlichen Verschwörungen, also oder Verschwörungstheorien. Deswegen ja auch Verschwörungseckchen. Ja, da ist immer die Frage, setzen sich die großen Vertreter dieses Wirtschaftssektors zusammen und planen sowas dann? Kann ich mir immer nicht vorstellen. Also jetzt sagen wir Pharmaverschwörung, man könnte Krebs schon längst heilen, aber Krebsmedikamente kann man so gut verkaufen. Nee, ich glaub eher, die bauen sich so eine, also A, glaube ich selbst nicht an meine eigene Verschwörung, vielleicht ist es doch Reiners Jean-Paulis Trendgemecker. Irgendwie habe ich heute echt, ich hatte so eine Lust und jetzt bin ich gestört. Reinhards Trendgemecker, ja, ich muss so einen Babyboomer-Namen auch, brauche ich. Reinhards Trendgemecker, ich glaube einfach, dass irgendjemand da gesehen hat und gedacht hat, ey, super Idee und alle anderen kopieren halt einfach so. Und es spielt halt Leuten auch in die Karten. Ich meine, Politikern spielt dann natürlich auch in die Karten, weil man muss sich nicht mehr um die Wohnraumprobleme kümmern, wenn die Leute in Deutschland in Trailerparks ziehen, in Tiny Houses, weil sie Tipp finden. Ja, aber ich stelle es mir ganz geil vor, Tiny Houses. Stell dir vor, so ein Trailerpark mit lauter Hipstern. Also so Ghetto-Charme oder Trailerpark-Charme, wo White Trash zusammenkommt. Nur irgendwie alle wohlhabend. Ja, aber da kommt bestimmt irgendjemand, der seine Bio-Kiste an einem Freitag bekommen hat und die 2 Zucchini nicht mehr wegbekommt und klopft bei dir Sonntagabend um 19 Uhr. Hast du noch Lust, mit mir Zucchini zu essen und so? Da wirst du ständig eingeladen. Dann, wenn du deine Ruhe haben willst, wenn du schön Netflixen willst, bist halb eingeschlafen und dann klopft wieder jemand und sagt, hier meine Bio-Kiste, da die Aubergine, die muss heute noch weg und ausgerechnet mit einer Aubergine steht er dann vor deiner Tür. Ja, und ich hasse Auberginen. Ja, ich auch. Ja? Ja. Nee, ich eigentlich nicht. Hast du mich in die Falle laufen lassen? Ja. Weißt du, dass ich Auberginen hasse? Nee, wusste ich nicht. Kennen wir uns schon so gut? Nee, wusste ich nicht. Nee, ich hasse auch Auberginen gar nicht. Das ist eigentlich viel schlimmer. Ich mag es nicht, wenn sie wabbelig gekocht sind. Ich nichtze nur Auberginen. Ja, das trifft es ganz gut. Aber unsere Beziehung ist beiderseits, weil auch die Aubergine nichtzt mich. Weil wenn ich Aubergine esse, kriege ich auch nichts zurück. Ich kriege keinen Geschmack zurück. Ich kriege kein Bissgefühl zurück. Also die Aubergine und ich haben eine Koexistenz, die einfach im Nichts besteht, selbst wenn ich sie esse. Das ist eine sehr angenehme Beziehung, oder? Die wünscht man sich doch mit vielen Leuten. Ja, das heißt ja immer, Nichtsen wäre viel schlimmer als Hassen, sehe ich anders. Wenn ich, Nichtsen ist super. Nichtsen ist eigentlich okay. Also mein Lieblingsgeruch ist auch nichts. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Frische Wäsche nach nichts riecht, ist am besten. Ich mag schon einen guten Duft, aber nichts riechen stört dich halt auch nicht. Ja, genau. Oder eine Wohnung muss nach nichts riechen. Wenn man nach Hause kommt, soll es nach nichts riechen. Ja, also wenn wir auf Duft oder Gestank menschliche Beziehungen nehmen, dann ist gut riechen halt mögen oder gut schmecken. Nichtsen ist halt einfach, schmeckt nach nichts, riecht nach nichts, ist also vollkommen okay. Und nur hassen ist wirklich schlecht. Also wenn scheiße halt schmeckt oder stinkt, dann ist schlecht. Also deswegen, Leute, nichtsen ist doch eigentlich, also ist was dann bist du, und selbst wenn du die Person mal gehasst hast und danach nichts, bist du auf der Nichtsebene angekommen. Ja. Und sie kann dir einfach egal sein, du hast keine Emotionen mehr, ist doch super. Genau. Wo hast du das her mit Nichtsen ist schlimmer als Hassen? Wer hat das gesagt? Das sagen Menschen oft, häufig, ja. Nie, ja. Doch, so. Das ist vielleicht Plato gesagt. Ich glaube Platoon. Stimmt, die Diskussion hatten wir auch. Ja. Aber wir haben uns ja geeinigt. Ja. Wir waren, muss man sagen, wir haben uns zufällig letzte Woche getroffen. Ja, in der Straße. Wir waren beide beim Arbeiten und haben uns dann getroffen. Genau. Ja. In der Streetwear. Aber wenn wir gearbeitet hätten, dann hätten wir ja einen Podcast aufgenommen, weil das ist ja unser Broterwerb. Das ist also, einziger Job. Ja, ein Klick von euch bringt uns keinen Cent. Deswegen sammeln wir die Pfanddosen, die wir währenddessen trinken, um uns danach noch eine Brotkruste zu kaufen. Ja, ich bin der Einzige, der Plus macht eigentlich bei so einer Aufnahme. Stimmt, weil ich bringe Bier mit. Bier mit und nimmst deinen Pfand nicht mit heim. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, mein Pfand weg. Machen wir den Podcast nur noch, weil ich immer Pfand zu dir hintrage? Ja, habe ich mir schon gedacht. Deshalb nerv ich dich auch jeden Tag. Hey, komm, heute Folge wieder. Und du bringst mich auch so ein bisschen aus dem Schwung raus. Weißt du, so, ich komme, ey, ich habe Bock. Und dann kommst du, die Technik spinnt. Die Technik hat auch gar nicht gesprochen. Ach so, das ist jetzt. Ja, okay, ja, sorry. Ah. Ist auch nicht schön. Ja, das ist... ist das eigentlich eine Sommerloch-Folge? Das ist die Sommerloch-Folge. Stopfen wir das Sommerloch? Wir stopfen das Sommerloch, ja. Obwohl, wir haben ja einen Gast heute. Ich freue mich auch richtig, nochmal einen Gast zu haben. Ja. Unser Sommerloch kommt. Unser Sommerloch kommt dann danach vielleicht. Ich gehe auch noch dann in Urlaub, von daher. Ja. Ich dachte früher, Sommerloch ist eine abfällige Bezeichnung für eine Urlaubsromanze. Ach so. Sommerloch. Also, komm. Jetzt ist aber gut. Merkel im Sommerloch. Was? Die ist lesbisch? Was? Also komm, man kann auch ein bisschen netter über Frauen reden. Ja. Sommerloch, das ist doch dieser Kabarettist, der im EU-Parlament sitzt, oder? Martin Sommerloch. So wie, kennst du diesen, da gibt es jetzt so einen 14-jährigen Gouverneur-Kandidat in Vermont. Okay. Also da ist jetzt einer angetreten, ja. Oder weiß nicht, vielleicht ist die Wahl auch noch, der ist 14. 14. Und der heißt Sonneborn. Sonneborn, geil, das ist geil. Sind wir uns sicher, dass Martin Sonneborn da nicht hintersteckt? Darf man unter 18 kandidieren in den USA? Ja, das ist irgendwie ein Schlupfloch im Bundesstaat Vermont. Stimmt, es gibt auch irgendwo in den USA, glaube ich, eine kleine Gemeinde, die haben eine Katze als Bürgermeister oder einen Hund. Ja, das traut man denen zu. Aber dieser 14-Jährige wird bestimmt nicht gewählt. Sonneborn. Also die Partei hat dann auch für ihn Wahlwerbung gemacht in Deutschland. Ist er denn bei einer der zwei großen US-Parteien oder ist er bei der? Ja, der ist Demokrat. Demokrat. Und also auch linker Flügelmäßig, also jetzt kein völlig beknackter Rechter. Ja. Also irgendwie, er meint, er macht einen auf. Sein Vorbild ist Bernie Sanders. Das ist ja der Sanders-Zug der USA. Er ist das Kanada der Demokraten. Er ist das Kanada der Demokraten. Eigentlich besser, aber trotzdem fliegen die Leute eher nach New York als nach Montreal. So kann man sagen. Ja, genau. Ja. Die Partei hat gesagt, Martin Sonneborn for Governor in Wermut. Das ist lustig. Man könnte meinen, die machen Satire. Ja. Ja. Das ist so, wie unser Geschichtspodcast auch manchmal abdriftet in ganz andere Sachen. So. Ja, ja, ja. Heute sind wir heute ein Musikpodcast. Wird nachher über Musik abgenerdet? Wir werden wahrscheinlich über Musik reden, aber ich will eigentlich verhindern, dass wir über Musik abnerden. Nerd. Kann er gerne machen, da kann ich nur nicht mitmachen. Dann. Okay, ja. Gut, dass wir nur zwei Mikros haben, ich brauche ja dann keins. Achso, nee, was ist denn heute los? Was ist denn für eine Verweigerungshaltung? Ist, der August-Peter gefällt mir nicht. Jetzt bist du volljährig, jetzt sind wir volljährig, weißt du, unsere 19. Folge, zusammen noch 18 geworden und jetzt langsam kommt der Bruch. Jetzt, oh, hab keine Lust mehr mitzuspielen. Ich finde es langsam unangenehm, dass wir beide als Männer in der Wanne sitzen. Kannst du bitte mal den Schwamm da wegtun? Hör auf mich einzureiben. Ja. Nee, bitte hör nie auf mich einzureiben. Ich reibe dich auch gleich nochmal in der Pause ein. Das ist cool. Du, was sagt denn die Uhr? Was sagt denn die Uhr? Nicht, dass wir unseren Gast verpassen. Ach nee, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Hast du noch ein Themchen mitgebracht? Themchen. Ich überlege gerade. Ich war im Sommercamp wieder. Meine Mama hat mich im Sommercamp wieder. Stimmt, du warst im Sommercamp. Wo warst du im Sommercamp? Im großen Süßen. So heißt der Ort? So heißt Süßen, ja, mit scharf S. Großen Süßen aber. Nee, Süßen. Süßen. So groß ist es auch nicht. Okay, im kleinen Süßen. In dem Städtchen Süßen. Süßen. Wo liegt Süßen? Bei Göppingen. Bei Göppingen, ja. Göppingen. Göttingen. Nee, mit P. Göppingen. Das Göttingen, ja. Baden-Württembergs. Ja, stimmt, ja. Ist auch ähnlich hübsch. Obwohl, nee, Göttingen ist Göttingen hübscher ist, als Göppingen. Göttingen, ja. Ist eher so das Tübingen, ja. Niedersachsens. Stimmt, ja. Ja, Göttingen ist nett, war ich ja auch schon häufiger. Ja. Göppingen, ich bin ja persönlich da verbandelt auch zum Teil hin. Ja. Aber auch meine Verbandelung gibt zu, dass Göppingen jetzt nicht die schönste Stadt ist. Das ist kein Pforzheim, das muss man sagen. Also das ist schon schöner als Pforzheim. Aber das ist auch kein Göttingen. Nee, um Gottes Willen. Aber es gab wohl mal eine Studie in Göppingen, ja. Wie die Bewohner ob sie ihren Ort mögen oder ob sie ihn schön finden. Also 90% der Bevölkerung findet Göppingen hässlich. Okay. 90%. Ja, das ist schon wenig Lokalpatriotismus, den du da auf die Schönheit. Wenn du da zum Beispiel in dem Ort, ich war ja durch Zufall mal in der Eifel, wo Brüm liegt. Der Ort heißt ja zufälligerweise so wie ich. Ach so. Ja, und wenn du da die Leute fragen würdest, würde jeder sagen, oh, schönste Stadt der Eifel, also schönste Stadt, oh, ist wirklich die schönste Stadt der Eifel. Muss man auch wirklich sagen, ist ein schönes Städtchen. Ist der Ort nach dir benannt oder du nach dem Ort? Das geht aus den historischen Akten nicht raus. Okay. Prüm hat ja von 14 irgendwann, gibt es ein Dokument, das nennt sich der Prümmer Urbar. Urbar. Urbar. Und das ist ein sehr historisches Dokument, wo alle Ländereien eingetragen wurden, okay. Und so weiter. Weiß jeder Historiker, was damit gemeint ist. Also im Endeffekt so ein vom Bistum eine Zählung, welche Ländereien sie wo haben und so weiter, gilt heute als wichtiges historisches Dokument tatsächlich. In Prüm oder allgemein? Prüm war damals eine Regierungsstadt, okay. von so einem Bistum. Aber da drin ist halt nicht verzeichnet, ob der Ort nach der Abtei benannt ist oder nach mir benannt wurde. Ah, okay. Ja, ja, ist auch unwahrscheinlich, weil wann wurdest du geboren? Irgendwann 1900, in den 70ern, 80ern, 90ern, sowas? Ja, also das Beste von das Beste aus den 70ern, 80ern und 90ern. Also du und von heute. Ende des 20. Jahrhunderts geboren und diese Akte aus Prüm, dieses Urbar, ja. Auch immer das sein soll, nie gehört. Der Prümmer Urbar. Urbar ist ja von 1400. Ja, also ist eigentlich relativ logisch, dass er wahrscheinlich, also der Ort nach mir benannt wurde. Ja, vielleicht ja. Eine Zeitmaschine. Zeitmaschine. Ich habe eh immer das Gefühl, dass ich 2035 eine Zeitmaschine finden werde. Hat dich dein 60, 50-jähriges Ich mal besucht? Oder? Nee, mein... Naja, so 2035 bin ich, glaube ich, 98. Ja, hatte ich dein 98-jähriges Ich besucht? Nee, der war schon tot. Aber wie soll er dann eine Zeitmaschine erfunden? Merkst du selbst, gell? Deswegen ist ja auch immer, das ist ja auch immer kompliziert an Zurück in die Zukunft oder auch bei Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Zeitreisen konsistent darstellen, da stößt du ja immer schnell an Paradoxe. Ja. Situation. So wie ich, als ich mich selbst besucht habe, weil ich noch gar nicht wissen kann. Und wenn ich jetzt weiß ich dann, wer... Naja. Vielleicht sollten wir einen Test machen, weil wir hören ja bestimmt, wenn wir alt sind, unsere Folgen noch sehr häufig. Hey, wenn ihr genau. Zukunfts-Ichs, wenn ihr jetzt gerade eine Zeitmaschine habt, fliegt mal bitte zum 18.08. um 20.18 Uhr nach Stuttgart in meine alte Bude, wo ich damals gelebt habe. Ja, genau, und besucht uns mal im Poddy. Zukunfts-Pedi und Zukunfts-Jean-Paulchen. Ich sehe mein Zukunfts-Ich auch hier sitzen und denkt sich, oh Gott. Oh Gott, das ist zu faul. Ja, nee. Damals, als sie Radio gespielt haben, haben sie echt noch gedacht, sie wären cool. Heutzutage hört keiner mehr Radio. Ich sitze dann noch genau auf dem gleichen Stuhl. Ja, wahrscheinlich ist einfach, hat er Angst. Unsere Zukunfts-Ichs haben einfach Angst vor uns. Mhm. Wenn wir erstmal hart lachen würden über sie. Sag mal, ziehst du noch immer T-Shirts mit abgeschnittenen Ärmeln an? Du bist 65. Loser. Hey, du siehst ja noch immer aus wie ein Skater aus den 90ern. Ich sag nicht, wer von uns beiden aussieht wie ein Skater aus den 90ern. Aber ich sag auch nicht, wer ein Toy Machine T-Shirt anhat. Du siehst aus wie ein Skater aus den 90ern. Deine Mutter sieht aus wie ein Skater aus den 90ern. Das stimmt. Meine Mutter ist Tony Hawk. Ah. Ja. Cool. Tony kann ja auch ein Frauenvorname sein. Hat noch nie jemand drüber nachgedacht. Das ist eine sehr männliche Frau, aber... Antonia. Antony Hawk. Ich hatte mal eine Kollegin, die Antonia hieß und Tony genannt wurde. Siehst du? Tony Hawk. Tony Hawk. Cool. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Technik durchgehalten hat. Irgendwie wird sie durchgehalten haben, weil wir haben ja immer ein Backup. Backup mit dem Tascam. Und sollen wir heute mal so ein bisschen selbstkritisch sein und uns kurz am Anfang entschuldigen, bevor unser Gast kommt, für die kurzen, wo wir abgelenkt gewirkt haben, weil wir Angst vor der Technik hatten. Ach, die 2 Sekunden. Die 2 Sekunden. Sollen wir uns mal einfach selbstkritisch... wir haben viel geschwitzt. Je länger wir drüber reden, desto schlimmer wird's. Stimmt, ja. Und die Leute schalten ab, ja. Nee, außerdem kann man es ja schneiden. Ja, und, und das Coole ist, wir haben sogar für unseren Gast einen Abbinder. Und dann werdet ihr auch die Themen erfahren, worüber wir reden. Nämlich, ja, ja. Hört selbst oder so. Darf ich noch eine Sache sagen? Klar. Nur weil ich drüber gestolpert bin und ich habe Angst, dass ich es vergesse, es gibt tatsächlich ein Gesetz für... unser Hitler-Abdriften immer. Echt? Dass wir immer auf Hitler landen. Das ist nämlich das Godwin's Law. Ah, kenne ich sogar, ja. Ja, ja, ja, habe ich sogar schon mal auch gelesen. Das passiert ja auch in Kommentarspalten in Zeitungen. Also Godwin's Law sagt ja auch, jeder 10., 12., irgendwann wird jemand Nazi oder Hitler genannt. Ja, das ist witzig, oder? Also, ja, da musste ich direkt an uns denken, als ich das gehört habe. Wollte ich nur noch mal einwerfen. Und finde ich gut, wenn wir noch vor der Pause Hitler dadurch gesagt haben. Hitler. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zu was gar nicht Hitlermäßigen, nämlich dem Abbinder, den du produziert hast. Ja. Und dann zu unserem Gast, und das wird hammergeil. Mega geil hammer sogar. Bombe, krass. Mega dope und dank. Bada boom. Chaka. Let's talk about music. Let's talk about punk rock. Let's talk about comics. Let's talk about the newest shit from the scene. Let's talk mit Chris Stepperk. Wir haben einen Gast. Wir haben tatsächlich einen Gast. Ja, jetzt bitte einen donnernden Applaus, egal wo ihr sitzt. Ja, einfach mal in der U-Bahn. Woo! Chris Stepperk. Herzlich willkommen, Christian Berg. Sollen wir dich ein bisschen einführen? Wir führen dich ein bisschen ein, dann musst du dich nicht selbst vorstellen. Gern, jetzt bin ich gespannt. Auch für mich. Ja, auch für Peter. Obwohl, wenn Peter in Stuttgart mehr auf Konzerte gehen würde, auf Punkrock-Konzerte, dann würdest du Chris kennen, weil Chris spielt eigentlich so gut wie in jeder Band aus Stuttgart. Also irgendwie. Ich war zum Beispiel letzten Sonntag bei Planet Watson, Chris sitzt am Schlagzeug. Du gehst auf ein Helmut-Kuhl-Konzert, Chris steht vorne und singt. Oder du willst ein bisschen Crust hören, dann gehst du zu Bastard Royalty tatsächlich, zu Bastard Royalty und dann kriegst du die Krastgeballer, aber da ist Chris dann einfach nur an der Gitarre. Genau. Ja, also er spielt auch jede Position, außer Bass. Also Chris hat sogar noch Würde, er spielt jede Position außer Bass. Zumindest nicht in dem festen Line-Up. Okay, wo spielst du noch Bass? Also ich hab ja noch eine Band, die Warsaw heißt. Ach so, hast du auch noch. Da habe ich früher Bass gespielt. Ah, Warsaw, so wie Warschau? Genau, so wie Joy Division vor Joy Division. Ah. Und das war das Stichwort, das war tatsächlich damals die Intention. Also der Bandname kam, wir haben, also die Band gibt es seit 2006, ist aber so die inaktivste Band, die ich habe. Und der Bandname kam, als wir irgendwie auf der Autobahn unterwegs waren und vor uns halt einfach ein LKW fuhr mit Warsaw. Ah. Und diese Doppeldeutigkeit fanden wir, also 2006 zumindest, war die ungeheuer lustig. Hammergeil, ja. 2006 hatte man auch noch einen anderen Humor. Ja, ist ja, so, ja. Doch. Obwohl, das ist unser Humor vom Podcast tatsächlich, weil wir reden eigentlich nur über Krieg. Hauptsächlich, Krieg, ja. Hitler. Und LKWs. Krieg, Hitler und LKWs. Unsere drei Themen. LKWs hatten wir noch nie, glaube ich. Nie, das wird ja, außer Kriegs-LKWs natürlich. Hitlers Kriegslaster. Hitlers Kriegslaster. Aber da haben wir nicht über die Verbrechen geredet, sondern halt über. Die hatten schon geile Laster, die ja, mit Sicherheit. Mir fällt klar, keiner klar, ein. Aber das war ja nicht alles schlecht. Oder? Doch, die waren von, bestimmt ja. Von MAN und. Ja. Du willst damit etwa andeuten, dass deutsche Firmen sich während des Dritten Reiches mit schuldig gemacht haben? Bestimmt nicht. Also ich glaube auch, also die ganzen Gewinne damals waren ja eher Zufall. Also waren ja alles Antifaschisten. Kennt man ja, die Antifaschisten bei VW zum Beispiel. Gut, ja. Die Geschichte ist bekannt. Ja, deswegen. Ja, aber jetzt eine gute erste Frage. Zweite Frage, was hältst du von pränataler Diagnostik? Würdest du dein Kind abtreiben, wenn es behindert werden würde, sichergestellt? Ihr kommt nicht Fragen und weg. Wir müssen nicht schwarz. Chris, wir verraten dir nachher, wo wir die Fragen her haben, aber den ersten Block musst du so aushalten, da kommen ab und zu so ein paar Fragen, die ein bisschen off-topic sind. Ja, aber nee, ja. Pränatale Diagnostik, das ist ein Thema, worüber viel zu wenig geredet wird. Ja. Es war wirklich ein Scherz, du brauchst ja das. Interessant. Nur wenn du möchtest. Ja, wir haben noch so ein paar im Köcher auf jeden Fall. Oder hast du noch ein paar wieder gefunden? Nee, nicht wirklich. Nee, okay. Aber habe ich das richtig verstanden, dass ich schwanger aussehe? Ja. Jetzt bin ich in der DNA. Ah, sehr gut. Ich finde schön, dass ihr euch schon direkt gut versteht, auch weil ich könnte euch beide mir auch gut vorstellen in dem Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger wird, Junior. Weißt du, du bist Danny DeVito und der Chris ist Arnold Schwarzenegger und ihr zwei kriegt ein Kind. Ich muss leider gestehen, dass ich diesen Film nie gesehen habe. Junior? Ja, das ist auch ein Film, den man nicht sehen muss. Also Filmtipps von John Paulchen. Junior ist tatsächlich, also wenn der Kindergartenkopf schon so ist, nur nochmal aus Nostalgie gucken, ist halt, das ist halt kein Kevin allein zu Hause. Du willst Junior auch nicht nochmal schauen. Ich muss gestehen, tatsächlich Schwarzenegger-Filme habe ich, glaube ich, nur einen einzigen gesehen, True Lies. Oh, den habe ich erst am Sonntag gesehen. Echt? What about the Husbands? What about the Husbands? Geiler Film tatsächlich, also auch guter Humor und so. Und den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja, guck mal, gibt es auf Netflix oder Amazon eins. Echt? Ja, ich habe diese ganze Terminator-Reihe. Ging komplett an mir vorbei. Ich habe den, als er neu war, den vierten oder dritten im Kino damals gesehen, als ich so 15 war. Ja, das war dann der dritte. Ja, der dritte. Ja. Der zweite ist von 1988. Ja, hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Naja. Ja. Ist auch schlecht gealtert. Terminator 2 gilt ja als ganz großes Meisterwerk. Ja. Nicht mehr so geil. Hab ich neulich es gibt ja generell so Filme, also mit Musik ist es ja eigentlich ähnlich, es gibt gewisse Sachen, die finde ich als Kind cool und finde sie daher später auch noch cool. Wenn du das aber von damals nicht kennst und später erst einsteigst, dann findest du diesen Weg dann immer rein. Ganz genau. Ja. So ist bei mir Star Wars zum Beispiel. Ja. Oder Star Wars muss man als Kind gesehen haben. Oder wenn du jetzt, Heranwachsende. Keine Ahnung, mit ich war ja in der Jugend, als diese ganze New-Metal-Welle losgerollt ist und habe die Deftones geliebt, fand Korn aber auch ganz gut. Und wenn ich heute Korn höre, habe ich so ein Jugendgefühl. Aber wenn du heute jemandem Korn vorspielst, der findet die ja richtig scheiße. Und zwar zu Recht eigentlich. Die gingen damals tatsächlich schon an mir vorbei. Also irgendwie musikalisch war ich damals schon irgendwie eher so auf die 80er fokussiert. Du bist Korn sozusagen in die 80er zurückgeswitcht, gedanklich. Sozusagen, ja. Um dich wohler zu fühlen. Und ja. Ich bin ja tatsächlich erst Jahrgang 87. Du bist 87, ja. Ah, wie ich. Ja, schau mal. Ja, witzig. Ja, ja. Dann fandst du Korn sicher auch scheiße. Ich, weil jünger? So wenig Gesichtsbehaarung hast du nicht so viel. Peter sieht ja aus wie 45, da thematisieren wir oft der Strich in der Landschaft mit 1,95. Ja, damit ja. Die Hörer sich auch ein Bild machen können. 1,95, sehr dünn. Ein Hühne. Und sehr behaart. haariger Hühne bin ich. Ein haariger Hühne, ja. Genau. Rauschebart und ja. Haarausfall. Ja. Und Wikingerhelm. So klang jetzt gerade die Beschreibung. Ja. Ja, er hat früher viel geplündert, aber jetzt hat er nachgelassen. Ah, und gebrandschatzt. Aber wenig vergewaltigt. Wenig. Das war nie mein Ding. Das haben nur die anderen gemacht. Richtiger Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Mach dir nur. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Ihr könnt machen, ich sag auch nichts. Ja. Damit bist du harmloser als katholische Priester in den USA. Stimmt. Aber nur in den USA. Nur in den USA. Überall anders. Ja. Absolute Ehren haben wir. Ja. Mir ist aufgefallen, als ich diesen Bericht gelesen habe, dass ich in den frühen 90ern und Ende der 80er auf einem katholischen Kindergarten in Pennsylvania war. Oh. Und es war ja in Pennsylvania diese Ja, Welle. Wie fühlst du dich? Weil ich hatte nur weibliche Kindergärtnerin. Ah, okay. Keine. Das Problem ist, dass du jetzt ja auch über 30 bist und damit die ganze Geschichte ja ohnehin verjährt wäre. Ja. Ja. Okay. Also das habe ich gelesen in irgendeinem Artikel, dass die Gesetzeslage wohl dort so ist, dass die ganzen Vergewaltigungsfälle verjähren, sobald das Opfer quasi 30 wird. Aha, okay. Und auf Druck der Kirche wurde dieses Gesetz auch nie geändert. Das mit 30 tatsächlich. So stand es in dem Artikel zumindest, ja. Das heißt also, wenn der Priester einen 29-Jährigen sich letztes Jahr noch geschnappt hat, ist er jetzt auch wieder cool raus. Ja, verrückt. Verrückt. Ja, meine Eltern wollten mich auf einen jüdischen Kindergarten eigentlich schicken, weil der näher war an unserem Haus. Der war aber zu teuer. Der war zu teuer. Oh! Ich wollte auch ein bisschen antisemitisch werden in diesem Podcast. Nee, das ist. Vielleicht war er wirklich teuer. Ich war auch nicht. Ja. Also, so hat es mir meine Mutter. Ja, das ist eine Beschreibung, das ist kein Antisemitismus. Nur dadurch, dass du gesagt hast. Und das in unserer Punkrock-Folge, weißt du, wir haben heute einen Punkrocker zu Gast. Wir sind da ja gar nicht so affin. Du hörst eher Free Jazz, ich bin so der Trap-Rapper. Guns N' Roses. Mir ist Guns N' Moses. Guns N' Moses. Ah, ja. Christlicher Rock. Ja. Ein Kumpel von mir hat tatsächlich ein T-Shirt, Guns N' Moses T-Shirt. Die israelische Armee verkauft tatsächlich Guns N' Moses T-Shirts. Doch, das ist sehr lustig, aber auch, naja. Okay, aber er hat es mitgebracht bekommen. Ich find's witzig. Ja, aber das haben wir auch schon mal thematisiert. Wir wollten auch heute den Israel-Palästina-Konflikt in einer Folge lösen. Nein, wir haben mal 20 Minuten im Podcast darauf verwendet, einfach nichts zu sagen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, damit umzugehen. Und deswegen machen wir auch direkt einen Schwenk. Ist Chris der Berg eigentlich dein wirklicher Name? Oder versteckst du dich feige hinter einem Pseudonym? Ich verstecke mich ganz feige hinter einem Pseudonym. Würde ich ja zum Beispiel niemals machen, ich als Jean-Paul. Ja. Herr Brüben. Ja, wie kamst du denn da drauf? Also Chris der Berg ist tatsächlich eigentlich schnell erzählt. Das war nicht mal meine eigene Idee, sondern ich habe ja früher bei Staatsbankrott gespielt. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch von schäbigen Nixgut-Samplern, als das Haus Nixgut zumindest noch nicht durch Freiwill-T-Shirts und fragwürdige Festivals irgendwie so verschrien war. Da sind wir ja auch sondern schon wieder nur für schlechten Deutsch. Wir sind wieder in der Nazi-Ecke. Wann haben die eigentlich den Turn gemacht? Wann sind die eigentlich so? Ich habe da nämlich auch nur mal über den Rand mitbekommen, um einen kurzen Exkurs zu Nixgut zu machen. Ja. Irgendwann, Nixgut ist Nixgut. Weißt du, so früher so. Nixgut ist halt, so viele geile Bands hatten sie tatsächlich nicht. Nee. Mir fällt jetzt keiner ein irgendwie. Außer ja. Staatspunkrock. Alarmsignal waren damals bei Nixgut. Ja. Aber war jetzt kein Label, wo ich mein Herz drin hatte. Aber dann irgendwann wurden sie halt so auch noch von, wir vertreiben auch von so. Von Grauzone kann man ja gar nicht mehr reden. Also das ist ja. Ja, das. So. Also ich könnt ihr die Jahreszahlen nicht nennen, aber ich habe mal ein Statement dazu gelesen von den Nixgut-Betreibern. Die meinten irgendwie in dem Sommer, vermutlich stand ein Jahr dabei, aber mir fällt es wirklich nicht mehr ein, hatten die wohl einen Engpass in der angehängten Druckerei oder was. Und da kam dieses Angebot von Freiwill wohl gerade recht, um die behinderten Mitarbeiter in dieser Druckerei quasi angestellt gelassen zu können. Was für ein dummer Satz. Ja. Aber genau, das war wohl die Intention damals. Zumindest hat man sich damit halt rausgeredet. Ja. Aber Nixgut hat zwar nicht unter dem Namen Nixgut, aber irgendwie unter einem anderen Dings, also sind dieselben Leute mit derselben Adresse, haben ja jetzt kürzlich auch in Leichingen dieses Festival gemacht. Rock dein Leben. Ganz cool. Wo so dieses Who is Who der Grauzone Ach, gespielt hat. Cool. Obwohl Rock dein Leben erstmal so klingt, als hätten da Juli, Silbermond und, ja, und so. Peter Maffay als großer Headliner. Menschen, das ist die perfekte Welle. Weißt du, so richtig so diese Deutsch-Pop-Bands irgendwie, ja, richtig, auflaufen. Ja, das und am Ende noch, falls der Ingo, der von seiner Freundin dahingeschleppt wurde, noch ein bisschen krölen will, halt die Onkels am Ende so. Weißt du, so erstmal Juli, Silbermond und dann so lieber stehen, sterben als Queen leben, so, damit Ingo auch nochmal die Fäuste recken kann. Die Onkels als geläuterte. Wir müssen die Onkels auch im Podcast 5-mal erwähnen, weil wir hatten auch finanzielle Probleme. Ah, okay. Und um unsere Stühle bezahlen zu können. Kam Geld aus Frankfurt. Also die Stühle, die neben dem Schaumbad stehen, um die Klamotten drauf zu legen. Genau, weil wir sitzen ja in der Wanne. Genau. Die war schon finanziert. Der Mann ist gut, er merkt es auch. Weil wir vergessen auch immer, dass wir in der Wanne sitzen. Ja. Weil wir immer in der Wanne sitzen. Also, aber hast du dich eigentlich auch eingecremt mit viel Bodylotion? Das ist nämlich unser Trick. Wir cremen uns erstmal ein wie Lachse, damit wir in die Wanne reinschlittern. Weil sonst wirst du so schnell schrumpelig. Wenn du anderthalb Stunden quatschst, dann musst du dich eincremen. Ich glaube, also, du siehst jetzt schon an der Wanne. Also, wie ihr hört. So, ohne dir zu nahe treten zu wollen, du solltest dich vielleicht für den nächsten Block auch eincremen. Also, das tue ich gern. Aber ganz kurz, aus dieser Staatsbankrott-Zeit kommt dieser Name Christian Berg. Okay. Das war die Ursprungsfrage. da musst du uns entschuldigen, gut, dass du den Faden behältst. Es fiel mir gerade rein. Wir sind auch ein bisschen chaotisch, wir verlieren auch unsere Fragen. Gut, dass du da bist. Aber das hat mich tatsächlich schon immer interessiert, deswegen bin ich jetzt wieder voll da. Genau, ich habe so meine Momente und das fiel mir jetzt gerade wieder ein. Wir haben damals irgendwie so auf Teufel komm raus lustige Pseudonyme gesucht und meiner wurde dann Christian Berg. Und nicht, weil ich den cool fand, sondern weil tatsächlich die drei anderen den so unheimlich cool fanden. Ich fand den nämlich anfangs irgendwie überhaupt nicht witzig. Ich weiß auch nicht, ob er witzig ist, aber irgendwie, irgendwann war dieser Name da und man lebt dann einfach damit. Ja. Ich dachte, das wäre vielleicht niederländisch und das ist so ein Titel. Ja, ich dachte auch immer so, also so Mensch, der Chris, der kommt wahrscheinlich aus den Niederlanden. So Marc-André der Stegen, Chris der Berg. Ja, Berg von Bauch. Ach so, okay, ja. Genau. Hm. Ich hatte auch mal einen Punkrock-Namen, aber ja, früher mit 15, da war ich Kudde. Echt? Ja. Das ist cool. Das ist aber ein cooler Punkername. Kuddel. Ja, aber es war eher auch nur eine Verarschung von Kuddel von den Toten Hosen. Die fanden wir nämlich damals, ich oute mich, ich finde die Toten Hosen heute noch scheiße. Ich fand sie auch noch nie gut, ja. Ich war eher im, da wäre meine nächste Frage auch, vielleicht, ich knüpfe einfach an. Ich fand Punkrock mit Ironie immer schon besser. Okay. Und auch bei dir sehe ich oft Ironie, denn wenn wir zu Helmut Kuhl zu sprechen kommen, ist der Bandname ja schon relativ ironisch und wir haben uns auch schon mal vielleicht und wir haben uns ja schon mal über einen Albumtitel Schlachtrufe BRD GmbH, wo ja die legendäre Punkrock-Sampler-Reihe mit Reichsbürgern zusammen mixt und dann dieses eine Review auch geteilt hatte, diese eine Kritik, wo der Typ einfach absolut nicht verstanden hat, dass das Ironie ist. Also euer ganzer Plattentitel, euer ganzes Plattenlayout. Du redest vermutlich von der Doppelseite im Humanparasit. Ja. Das fand ich auch geil. Jemand, der dein Album so scheiße findet, dass er ihm einfach eine Doppelseite in seinem Fernsehen widmet. Das richtig schön. Macht auch richtig Spaß zu lesen, weil ich meine, die Platte heißt Schlachtrufe BRD GmbH. Das alte Schlachtrufe BRD Sampler-Cover habt ihr hervorragend nachgestellt. Und da ist jemand, der sich freut, der so ein, die Sampler habe ich früher immer gehört. Aber da steht GmbH dahinter und er schreibt das auch so schön naiv irgendwie so. Da habe ich mich ja schon ein bisschen gewundert. Und dann ist er so ein bisschen enttäuscht, dass ihr auch noch so ironische Texte habt. Bisschen. ihn kotzt die ganze Platte eigentlich nur an. Ja. Und das ist wirklich ein richtig schöner Verriss, weil ihn wirklich eigentlich alles nervt. Und er hat mir im Vorfeld geschrieben gehabt, er hat sich die Platte bestellt und er war schon lange nicht mehr so gespannt auf eine Platte, weil er dieses Artwork großartig findet und auch diese Comics normal sehr gern liest. Lustigerweise hat er sogar geschrieben, obwohl man mich sonst mit so, wie hat er es denn geschrieben? Mit so Karo-Blockpapier-Comics oder so eigentlich jagen kann. Zum Beispiel Ego hatte Forever finde ich scheiße. Okay, hat er dich mir mit dem Lux verwechselt sogar vielleicht? Das möchte ich nicht sagen. Okay, weil hier in dem Podcast darf man tatsächlich den Lux auch, also Egon Forever, richtig dissen. Ja? Weil er hat uns schon zu 3 Folgen abgesagt. Und heute zum Beispiel, weil er DFB-Pokalspiel gucken will. Ich mag den Lux, aber tatsächlich diese Fußballkacke, das ist irgendwie... Das ist beim Lux tatsächlich immer so, wenn man irgendwie fragt, da steht das und das an, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht, wenn ich es nach dem Fußball noch schaffe. Ja. Deswegen kannst du ihn ruhig dissen, er wird die Folge auch nicht hören, vielleicht ist er mal irgendwann zu Gast. Aber er hat uns tatsächlich schon häufiger abgesagt, deswegen. So ein Wichser. Und wir haben uns Alter gefreut. Wichser. Wir hatten richtig Bock auf einen Gast und jetzt haben wir sogar einen gut gelaunten Gast. Also, nur Vorteile. Ach stimmt, ja, das ist beim Lux natürlich auch nicht immer gegeben. Aber zum Dank haben wir ja auch tatsächlich seine Comics erwähnt. Von daher passt ja alles. Er hat ja auch ein neues Buch raus. Hätte wir eine Liste mit zum Abhaken, dann wäre das Thema Egon Forever jetzt einfach durch. Stimmt. Wann ich ein Buch rausbringe? Ja, du malst auch mal diese Helmut Kohl Comics. Ja. Obwohl, die letzte Zeit malst du keine Helmut Kohl Comics mehr, oder? Oh, dir ist es aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, weil tatsächlich, wenn du Fan bei Facebook ist mal... Fan, wir haben zum Beispiel 35 Fans auf Facebook, das Schaumbad, 35. Hey! Alter Schwede. Ich bin ziemlich sicher einer davon. Yeah. Wir laden nur unsere Fans ein. Och doof, jetzt ist unsere Taktik daneben gegangen, weil wir wollten den Chris ja einladen, damit er uns danach liked, damit wir 36 haben. Vielleicht können wir hier auch einfach abbrechen. Solange ich mich jetzt nicht rausschmeißt, nur weil ich schon geliked habe. Sonst gehe ich kurz vor die Tür, entlike es wieder und sage, ich habe es geprüft und... Ja, vielleicht machen wir das nach dem nächsten Blog, damit wir weitermachen können. Ja. Nee, aber du hast ja lange keins mehr gemacht, aber ich finde die eigentlich ganz unterhaltsam. Rein theoretisch könntest du ja auch noch andere Comics machen. Könnte ich tun. Tatsächlich war das einfach so eine Zeitfrage irgendwann. Also ich mal sie jetzt halt sehr unregelmäßig und irgendwie in letzter Zeit komme ich tatsächlich einfach kaum dazu. Dein Stil ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Matt Groening. Ja. Mit Egon Forever gepaart, weil auf Karo-Papier. Auf Karo-Papier ist. Nee, du hast gar kein Karo-Papier. Doch. Hast du Karo-Papier? Doch. Ja, doch, okay. Also, ja, dann. Und diese DIN A5-Blocks, die klaue ich immer bei der Arbeit. Okay, ja. Wo Arbeit? Bei Staatsbankrott. Ja, genau. Die haben Kohle. Die gibt es aber nicht mehr, oder? Doch. Die gibt es auch noch. Die gibt es noch, allerdings ist es musikalisch einfach mittlerweile was komplett anderes als damals. Aber du bist auch nicht mehr dabei. Nee, seit 10 Jahren schon immer. Dann hätte ich nämlich die Zeitfrage auch stellen müssen, weil mir war ja früher schon eine Band zu stressig manchmal. Ja. Wie handelst du 3 bis 4? 5 mittlerweile. Und noch deine Solo-Aktivitäten. Ja, wobei die baue ich ja nur da irgendwie noch rein, wo ich Zeit habe. Ja, also tatsächlich, kürzlich hätten wir ja wieder zusammen im Garten auftreten sollen. Da war Piti zum Beispiel dabei. Wir hatten bei der Lesung mit Leonberg. Oh ja, Leonberg, das war was. Da haben wir das Hammer. Klang auch gut. Nur Live-Musik gefehlt, sonst wäre es perfekt. Also ja, da wurden wir echt hängen. Da war sogar ein Zauberer. Ach was. Ah, doch. Zauberei, Literatur, aber keine Musik. Keine Musik. Und es gibt einen Zauberer in Stuttgart, der kann sogar ein Lied spielen. Das ist das Studentenlied. Ja. Ich mache auf, es ist schon 3. Der war tatsächlich auch schon mal Gast bei uns. Nein. Martin, doch. In Folge 10, glaube ich. Wir haben auditiv gezaubert. Nein. Doch, ja. Ist aber da, ist in die Hose gegangen, muss man halbwegs in die Hose gegangen. Aber das stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor. Ja. Was ich aber sonst bei den Live-Shows von Magic Martin unheimlich unterhaltsam finde, ist, dass er ja oft andeutet, es sei was in die Hose gegangen. Denkst, aber du hast den hat er verkackt und dann kommt aber irgendwie noch so ein... Ja, genau, das ist sein Twist. Ja, Twist ja. Und dann, das ist schon cool. Ja, die Art von dem, also der macht das sehr gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich von sowas leicht zu beeindrucken bin, weil ich war jetzt als Kind irgendwie nie groß so ein Zauberfan oder so, der sich da irgendwie reihenweise, was weiß ich, so Copperfield-Shows oder irgendwas reingezogen hat, von dem her, ich bin da relativ unbefleckt. Einer ums Eck kommt, der halt irgendwie da so ein bisschen cool zaubert, dann diese ganze Kunstform eher ungeil. Also bis Magic Martin kam. Ja, bis Magic Martin den Stuttgarter Zauberhimmel aufgerollt hat. Ja. Fand ich diese Kunstform wir loben ihn zu viel, aber wir loben ihn zu Recht. Was mir ein bisschen die letzte Zeit gefehlt hat, in Leonberg im Garten hat er zu wenig beleidigt. Ich fand, weil das wahrscheinlich seine Tochter da war. Stimmt, seine Tochter war da, ja. Ja. Hatte er einen Pegel? Nein. Nee, er hatte auch keinen Pegel. Ein Kind war da, das stimmt. Kann einfach nichts werden. Das Kind ist halt noch zu klein, als dass das fahren könnte. Ja, so, stimmt. Dann wird es vielleicht wieder witzig. Naja, aber man muss nochmal eine Zaubereishow in Stuttgart organisieren. Vielleicht machen wir nochmal eine Lesung und Chris der Berg spielt noch ein paar Smasher. Ich hab eine bittere Erinnerung von uns beiden, weil du hast ja auch auf meiner Buch-Release-Party gespielt. Ja. Und ich bin ja ein ganz großer Journey-Fan. Ja. Und saß letzt nochmal mit meinem Lebensgefährten im Auto und da lief Don't Stop Believing und ich konnte wieder die ersten drei Strophen komplett einfach locker mitsingen. Echt? Aber wir hatten diesen bitteren Moment halt auf der Bühne, wo du auf der Gitarre Don't Stop Believing angestimmt hast. Hatte ich das getan? Hattest du getan? Und weder du noch ich haben über die erste Strophe hinaus geschafft. Nee, das tue ich tatsächlich nie. Wir waren noch mal vielleicht habe ich dich auch gezwungen, stimmt. Ja. Aber ich habe in der Strophe schon versagt. Nee, und wir haben irgendwo den City Boy auf jeden Fall aus Chicago nochmals in die Stadt reingebracht. Ja, das Problem ist, wenn es irgendwo läuft, dann kriegst du den Text zusammen. Wenn du ihn aber aus dem Stegreif irgendwie präsent haben musst, dann funktioniert das nicht. Ja, und wir haben gnadenlos versagt. Wir haben verkackt. Muss man wirklich sagen, ja. Dafür hast du noch Raum der Zeit von Wieso gecovert. Den hat man hinbekommen. Und da ist der Text schnell. Wir haben auch kein Geräte gespielt, was mit einer Gitarre eigentlich fast nicht möglich ist. Aber irgendwer im Publikum wollte das hören. Und das Publikum hat diese Gitarrenmelodie gesungen. Stimmt. Eigentlich ging das total dumm, wenn Leute das singen. Genau so klang das. So klang es. Also eigentlich ziemlich uncool. Was, an kein Geräte... Kein Gerede, nur die. War lange Zeit zensiert tatsächlich. Nee, es ist es immer noch. Auftritt, also, dass ihr das gespielt habt, daran kann ich mich nicht erinnern. Und dass das Publikum die Gitarre gemacht hat. Das war vielleicht sogar der Song, bei dem jemand Stage-Diving gemacht hat. Bei einem bestuhlten Raum, wo am Ende vielleicht noch 10 Leute da saßen, musste einer natürlich noch reinspringen. Also, war ein guter Abend. Ich habe den sehr schön in Erinnerung. Bis auf die Blamage mit Journey. Ja. Ja. Gott, sowas passiert. Da war ich wahrscheinlich einfach schon wieder zu besoffen. Wahrscheinlich. Apropos zu besoffen. Hast du noch Bier? Hast du noch? Nee, meinst du es alle? Soll man Dosen drängeln? Also wir müssen uns jetzt erstmal absprechen. Gibt es nicht so ein Losverfahren oder irgendwie? Wir machen eine Reise durch Deutschland. Wir machen eine Reise durch tatsächlich. Ah, das sind alles. Du bist auch kein Badener, oder? Wo kommst du ursprünglich her? Aus meiner Mutter. Sehr gut. Also ein Fürsteberg. Nur Leute aus Baden. ist das tatsächlich ein Badener Bier? Das ist ein Badener Bier, ja. Sicher? Ich dachte, Donau-Eching ist doch Baden, ja, oder ist halt noch Schwaben? Ich glaube, Donau ist, das ist ja ein Bindestrichort. Obwohl, nee, warte mal. Donau ist Württemberg, Eching, Baden. Also Fürstenberg gab es, ich keine Ahnung, beim Banger Head und glaube ich auch in Villingen, Schwäbingen. Siehst du, ja, und da ist ja dieses Problem, weil Villingen ist ja schwäbisch, badig und Schwenningen ist ja, da läuft ja die Grenze durch die Stadt, deswegen hasst die sich ich, auch so. Ich muss ja gestehen, dass ich, wenn man in so Kategorien quasi denkt, bin ich eigentlich Franke. Okay. Weil ich in Hohenlohe zur Welt kam und dieser Landstrich fällt unter die Heilbronner Franken. Okay. Das heißt, auch dieser ganze Schwaben-Baden-Konflikt ging mir eigentlich immer am Arsch vorbei, zumal ich immer das Gefühl hatte, das ist mehr so ein Fußballding. Ja, und es ist vor allen Dingen auch so ein Baden-Ding, weil all meine Kommilitonen aus Baden, Badenser, Ostfranzosen, Gelbfüßler, die haben immer darauf hingewiesen. Ah. Und den Stuttgartern war das zum Teil gar nicht bewusst, dass da überhaupt ein Konflikt, welcher Konflikt? Ja, vor allem, wenn man wie ich aus Ostwürttemberg kommt, da ist Baden irgendwie 4 Stunden weit weg. Welcher Konflikt? Ich bin Heideheimer, Ostalb, reicht doch. So, ja gut, wir müssen uns aufteilen. Ganz kurz, wir nehmen jetzt den Hörer mal wieder mit ins Boot und wir machen jetzt ein Ratespiel. Ihr dürft raten, für welches Bier sich Chris der Berg entscheidet. Genau, ich mache noch für alle Werbung. Haben wir die Jeopardy-Musik? Fürstenberg, das nennen wir mal einfach das badig-typische, das badig-lecker gebraute, ohne ein Zäpfle zu sein in der Dose. Nennen wir es so, ja. Dann haben wir den Lokalpatriotisten Stuttgarter Hofbräu, das bessere Dinkelacker. Und Bitburger aus meiner Heimat, aus der Eifel. Ja, stimmt, ja klar. Das einzige Bier, was aus der Dose gekühlt auch warm schmeckt. Du hast die freie Wahl. Verflucht. Ja, die meinte ich. So, okay. Ich entscheide mich für das Fürstenberg. Ich sehe auch ein paar gelbe Füße aus deiner Ecke, Socke raus. Ja, die sind da immer. Nee, tatsächlich, ich habe es mir gerade überlegt, Stuttgart Hofbräu trinke ich eigentlich hier tatsächlich immer. Finde ich auch ein gutes Bier. Ja, kann man nicht sagen. Lokalpatriotismus als Begriff hat mich jetzt eher abgestoßen. Ja, komisch. Und ich dachte mir, Fürstenberg trinke ich sonst halt nie. Also wenn das jetzt schon mal dasteht, warum nicht mal... Oh, Fürstenberg. So. Ich dachte halt, mit Patriot kriege ich dich, weil du hast ja immer meine Platte auf Nix gut rausgebracht. Ja, cool, hey. Auf Südtirol. Es waren sogar 4. Pidi, entscheid dich. Patriotismus ist das rationalste Gefühl der Welt. Deshalb entscheide ich mich für Bitburger. Ja, sehr gut. Ich nehme Ufi. Zisch, zisch. Zisch. Sehr schön. Ja, chin, chin. Fühlst du dich wohl als Gast, Chris? Nur kurz gefragt. Du hattest mich bei Dosenbier. Es ist tatsächlich welches da. Und da, wo Dosenbier ist, da fühle ich mich wohl. Sehr gut, sehr gut. Stört dich die Quarzerei? Nein. Gut. Sehr gut. Weil Peter ist wie eine alte Dampflok während dem Podcast. Ja, und während wir aufnehmen, muss das Fenster zu sein wegen donnernden Lasten. Du kennst ja auch den, du wohnst ja auch im Stuttgarter Westen, oder? Ja, ich wohne tatsächlich mehr da oder weniger. Da kennst du ja den Stuttgarter Westen, da ist ja viel Krach. Inwiefern? Ja, da schreien oft Leute und so weiter. Ja, deswegen haben wir immer die Fenster zu. Man hört auch Martins Hörner. Martins Hörner, ja. Ist die Mehrzahl Martins, ist eigentlich schon, oder? Martins Hörner. Ja. Ja. Und dann gibt es noch die Magic Martins Hörner, die hörst du nicht, aber die siehst du dann. Und dann hörst du auf einmal weiter. Aber dann sind sie schon vorbei. Die Spürschnur. Die schlecht gelaunt vorbei. Was denn? Platz da! Gottverdammt. Herrgott, zack. Ja, cool. Mhm. Wollen wir nochmal ein Abbinderchen machen, bevor wir dann in den letzten Block starten? Ja, Werbung machen wir jetzt. Oder? Werbung, ja. Das ist ja Geld. Werbeblock, ja. Wir haben einen kleinen Werbeblock für euch vorbereitet, den... ihr vielleicht auch so aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennt, aber der genauso gut ist. Wir müssen ja, ich hoffe, das ist okay für dich als Punkrock-Antikapitalist. Ich würde mir da einen reinfetzen. Ja, das muss jetzt einfach mitnehmen. Natürlich. Also, gucken wir mal. Bis jetzt, jetzt kommt Werbung. Bis gleich. Ab mit Narino. Warzen entferne ich selbst. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Verstopfung. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verstopfung. Nagelpilz. Nagelpilz. Die Hornhaut schält sich sanft ab. Oh, das war ein schönes Klatschen. Das war ein sehr schönes Klatschen. Das hört man nachher gerne im Podcast. Aber, schade. Sehr schade. Weil wir haben ja jetzt gerade die Werbung gehört, womit wir unseren Podcast finanzieren. Ja. Es ist verrückt, was im Vorabendprogramm alles so an Krankheiten erwähnt wird. Ja, ihr müsst es auch kaufen und dabei unsere Affiliate-Links. Aber zum benutzen. Thema Finanzierung, also die Beats unter dem Werbespot, das haben schon die Onkels für euch gebastelt. Das hat ja hier Kevin Russell. Saß daheim und hat Beats die Onkels gemacht. Haben ja einen musikalisch Begabten, ich weiß nicht, wie der Gitarrist heißt, Stefan irgendwie. Der Stefan Weidner war der Bassist. Okay. Ich kenne mich sogar da aus. Der Gitarrist war Gonzo. Okay, Gonzo ist auch ein super Name. Mhm. Aber Kevin hat sich 3 Flaschen Jägermeister reingeschraubt und dann gibt ein sensationelles Video, das empfehle ich auch tatsächlich jedem auf YouTube mal zu sehen. Kevin Russell redet über den abgesagten Gig in Hamburg, weil da wollte er mit seiner damaligen Solo-Band spielen. Der hatte eine Solo-Band, hör auf. Und da gibt es so ein YouTube-Video, da sitzt er auf so einem Plastikstuhl auf seiner Terrasse und streichelt ein Kaninchen. Wie hießen die? Der böse Onkel? Der nette Mann. Kevin Russell, linke Spur oder so. Oder noch ein Autobahnwitz. Kevin Autobahn hieß seine Band einfach. Okay. Autobahn mit Nagelbrett. Okay. Geil. Oh ja, sehr geil. Jedenfalls sitzt er die ganze Zeit auf so einem Stuhl und erzählt darüber, dass seine Heimatstadt Hamburg, weil der kommt ja irgendwie aus dem Norden oder so, oder sein Hut Hamburg auf jeden Fall ihn nicht mehr spielen lassen will. Echt? Ich glaube, der hat den Nachnamen, weil sein Vater Engländer war. Okay, ja, irgendwie. Jedenfalls ist er empört, dass er in Hamburg spielen darf und streichelt die ganze Zeit so ein Kaninchen. Und zwischendurch sagt er dann halt einfach so, hier, diesen Hasen, den habe ich übrigens von ein paar Russen gerettet. Das ist eine andere Geschichte. Und dann erzählt er weiter. Das ist einfach absurd. Er sieht halt einfach aus wie tot, streichelt Kaninchen auf seinem Schoß. Drogen. Und sagt dann halt einfach, hier, diesen Hasen, den habe ich übrigens vor ein paar Russen gerettet. Das ist eine andere Geschichte. Schön ist doch aber, dass dieser Hase tatsächlich da war. Der Hase war da und ich meine, wenn man kann viel über Kevin Russell sagen, aber er hat einen Hasen vor Russen gerettet. Hey. Wann hast du mal einen Hasen vor Russen gerettet? Ich muss sagen, die Gelegenheit hat sich bisher leider nicht geboten. Naja. Vielleicht glücklicherweise. Ja. Oh, Peter macht Research zwischendurch. Wie heißt der? Ja, eigentlich schon genau so. Probier's mit noch einem L hinten dran. Ja, ich glaube, er hat zwei L. Ja, ich wollte eigentlich nur, ja, weil also ich habe mir den Artikel nämlich auch mal durchgelesen und da steht irgendwo drin, dass er sich teilweise am Tag mehrere Flaschen Jägermeister reingezogen hat. Ah ja. Hat oder nach wie vor tut? Ja, das weiß ich nicht. Oder ja, der Kevin... Häufig täglich 4,5 Liter Jägermeister konsumierte. Okay, damit ist Kevin Russell eigentlich der Jan Ulrich der Rockmusik. Und bis zu 20 Gramm Kokain. Super. Und der Christoph Daum, der Christoph Daum und Jan Ulrich der Rockmusik. Also er ist sozusagen eine Mischung aus Christoph Daum und Jan Ulrich mit ein bisschen Til Schweiger. Ich fummel meine Tochter an. Ich muss ja tatsächlich erzählen, kurz zu den Onkels. Eigentlich fand ich das ganz witzig, weil es gab in den 80ern so eine Samplerei, die nannte sich Soundtracks zum Untergang. Ja, sag mir sogar was, ja. Die ersten zwei waren, glaube ich, eigentlich so die Klassiker. Also es gab danach, glaube ich, noch ein paar andere, aber das hat schon keinen mehr interessiert. Und die musste ich auf Platte haben, weil da tatsächlich ein paar coole alte Deutschpunk-Bands drauf sind. Und ich habe mir die irgendwann auch digital einfach kurz runtergezogen, damit ich sie unterwegs hören kann. Aber doch nicht illegal, oder? Dazu möchte ich jetzt nichts sagen an dieser Stelle. Vielleicht kommen wir später drauf zurück. Es verjährt wie die Vergewaltigung von deinem. Ich bin ja schon über 30. Nee, illegale Downloads. Du bist über 30. Muss nicht Glück haben. Ja. Und auf jeden Fall irgendwie, als ich in der Bahn stand, dachte ich, keine Ahnung, was ich gehört habe. Album war durch, dachte ich, jetzt suche ich was Neues, guck durch. Und plötzlich stand halt da Böse Onkels quasi in meiner Musikliste halt auf Mandy. Okay. Bitter, wenn sowas passiert. Du bist halt kurz so. Man fühlt sich ein bisschen dreckig her. Und dann fiel es mir auf, natürlich, die waren auf dem Teil 2 drauf, weil die damals halt einfach noch eine Punkband quasi waren. Und nachdem sie eine Rechtsband waren, waren sie kurz eine Punkband. Andersrum tatsächlich, die haben ja als Punkband angefangen eigentlich. Haben sie? Mhm. Wirklich? Ja, ja. Und diese Samplers sind auch aus der Zeit. Also da stand die Zukunft quasi noch in den Sternen. Und deshalb sind die auch mit 2 Songs auf diesem Sampler. Krass. Und lustigerweise, als diese ganze Geschichte dann durch war und man die Geschichte der Onkels kannte, auf den CD-Releases von diesen Samplern war einfach der Name vom Cover gestrichen und die stand auch auf dem Backcover nicht mehr drauf. Die Songs waren aber trotzdem immer noch mit auf den CDs. Krass. Mhm. Und wie waren die Songs inhaltlich so? Neutral oder konnte man es da auch glauben? Jägermeisterkonsum wurde sehr... Der eine war gegen Hippies und der andere, glaube ich, gegen Religion. Ja, die typischen Punk-Themen eigentlich so. Ja, ja, das war, also hätte die diesen Schlenker nicht gemacht, irgendwie halt als Nazi-Band eigentlich, das hätte schon durchaus auch eine Punk-Band mit Zukunft sein können. Die Songs auf dem Sampler sind prinzipiell nicht schlecht. Ja, ich hatte das schon immer, da ich ja aus einer Kleinstadt komme, war immer so, wer Onkels gehört hat, war halt echt auch so ein bisschen beschränkt. Also, vor allen Dingen die Leute, die böse Onkels-Sticker, weißt du, wo die auf dem Auto gehasst, verdammt, vergöttert, hinten auf ihrem Auto hatten. Ah, mit den Leuten, brauchtest du auch nicht zu reden. Da war eine ganz frühe Sozialisation. Ich habe zum Glück so als Kiddie-Punk so mit 13, 14 die Fatwreck-Bands kennengelernt und auch Wieso und so weiter. Und tatsächlich die Popperklopper kommen ja aus der Eifel. Mit denen haben wir uns auch mal im Proberaum mit unserer damaligen Hardcore-Band geteilt. Und daher wusste ich, was okayer Punk ist. Und dann waren halt diese Dorfprolls mit ihrem gehasst, verdammt, vergöttert. Und dann wusste ich sofort so, ja gut, ich kann jetzt die eine Seite einschlagen oder die andere. Und damit war es ziemlich leicht. Und da sind wir wieder bei Ironie, die ich für Punkrock, glaube ich, wichtig halte. Mhm. Und die ihr ja auch bedient mit den meisten Bands. Ich glaube, Bastard... Royalty ist jetzt nicht so ironisch, aber Throne Wars knallt trotzdem schön rein. Das ist wahrscheinlich nicht ironisch gemeint. Nee. Hoffe ich doch. Nee, die Musik schreiten nach Ironie. Nee. Muss also sagen. Wenn man Crust macht, sollte man... Der Crust bietet sich für Ironie wenig an, ja. Wobei lustigerweise, die Texte sind ja meistens so vorgetragen, dass man den Inhalt überhaupt nicht versteht. Also man könnte durchaus Ironisches einbauen, es würde halt keiner mitkriegen. Stimmt, ja. Und dann wenn du bei Deutschpunk eigentlich immer ja darauf angewiesen bist, dass die Leute im Publikum deine Texte verstehen. Und je nach Location, wo du spielst, kann das ja durchaus auch mal sein, dass man eigentlich deine Texte überhaupt nicht versteht. Und wenn du Musik machst, die eigentlich von dieser Ironie lebt, dann müssen die Songs aber verdammt stark sein, damit es trotzdem zündet. Ja, ja. Man muss deutlich singen. Ja. Ja, das wird manchmal schwierig. Hallo, ich bin der Chris. Nee, du wirst es doch auch kennen, Jean-Paul. Ja. Wenn es heißt, seid bitte da zum Soundcheck irgendwie mittags um 3, du spielst aber halt nachts um 12:30. Bist du nicht da. Wenn du aber doch zumindest, selbst mit 2 Stunden Verspätung, hast du noch so viel Zeit, um Backstage dir so einen reinzuhauen. Ja, ja, klar. Außer bei den Konzerten, wo es heißt, hier sind eure 3 Getränkemarken. Ja. Dankeschön. Ja, Jenny, verstehe ich. Das ist auch wirklich die große Hürde, die man als Punkrock-Musiker halten muss, ist halt, trink nicht zu viel vorm Gig, aber passiert ja eh. Weil du einfach frei, also das ist halt wie dieses Experiment, setz ein kleines Kind vor einen Haufen Schokolade und sag, nimm nichts davon, ich bin mal 2 Stunden weg. Mir würde niemals auffallen, dass da eine Tafel fehlt, aber ess bitte keine Tafel. Das ist halt so, weißt du, du setzt Leute mit einem Kühlschrank voller Bier dahin und sagst halt so, bitte komm nüchtern zum Gig. Ja, so. Und das Problem ist aber auch, weißt du, wenn du dir selber dieses Ding irgendwie auferlegst, halt irgendwie nicht so viel zu trinken, wenn du dir dann mal irgendwie kurz das Publikum anguckst und du denkst, für was eigentlich, dann, weißt, dann ist es auch egal. Ja. Vor allem, wenn du halt nachts um 1 spielst, dann ist halt eh kein Mensch mehr da, oh, die letzte U-Bahn ist gefahren oder irgendwas. Dann stehst du auf der Bühne vor 5 Leuten, die definitiv 5-mal so viel drin haben wie du. Ja, dann ist ja mächtig halt nicht erinnern. Ja, eigentlich ist es wirklich egal. Das ist der Klemmer des Punkrock. Einfach mal nachts um 1. Ja. Schön angetüdelt vor rotzevollen Leuten. 5 Leuten spielen. Nachts um 1 dann nur, wenn. Bahn. Aber eigentlich ja, wenn 10 vereinbart war, wenn dann, wir sind jetzt so ein bisschen Verzug oder irgendwas. Du aus meiner... Das ist ja nie nachts um 1 angekündigt, das heißt, da spielt noch eine Band nachts um 1. Ja, das Problem kenne ich auch noch. Ich hatte mal mit meiner Band, mit meiner damaligen Punkrock-Band, da wissen unsere Podcast-Hörer, glaube ich, gar nicht, dass ich auch mal Rockstar war. wie hießen wir? Helmut Kuhl? Nee. So ähnlich. Adam Angst. Es war irgendwas mit dem Vornamen? Nee, keine Ahnung. Auch irgendwas lustige, Vorname. Auch eine lustige Namen. Irgendso, ja, Namen für, ich glaube, wir hießen Beat Use. Genau, wir hießen Beat Use. Beat Use. Beat Use. Da gibt es doch jetzt eine Band, die heißt Beate Uso. Okay, es gab nämlich tatsächlich auch mal eine Elektrokapelle, die Beat Use hieß. Nein, oder? Aber gar nicht schlecht. Da hatten wir tatsächlich auch mal, und deswegen, ich habe eh eine Abneigung gegen Offbeats, aber da hat eine Ska-Band vor uns gespielt. Und deswegen sind wir als letzte Band nachts um 3 auf die Bühne gegangen. Und diesen Moment hätte man sich auch schenken können. Wir hatten noch Spaß, Teile des nicht vorhandenen Publikums auch. Die Veranstalter schon weniger, die Ska-Band auch nicht mehr, weil wir sie auch tatsächlich mal... Also wenn eine Ska-Band 2,5 Stunden spielt, dann stimmt was nicht. Also vor allen Dingen... eine Ska-Band spielt. In der Zeit passiert halt nichts. 2,5 Stunden, oder? Einfach Offbeat und Gedröte. Hm. Ja. Und gute Laune. Ja, so ein Song von denen geht ja mal eine 1/4 Stunde. Ja klar, Ska-Bands sind ja dafür bekannt. Das sind tatsächlich eigentlich die 2 Sachen, mit denen du mich jagen kannst. Ska und Reggae. Das ist so, das ertrage ich 3 Songs lang und dann geht es mir dermaßen auf die Klötze. Mir geht es ab dem ersten Song auf die Klötze. Siehst mal. Sehr schön, ja. Also, wenn unter unseren Hörern Ska- und Reggae-Fans sind, ciao. Denkt mal drüber nach. Zum Weiber klar machen. Zum Weiber klar, zum Antanzen. Das tut man mal so. Ja, vor allen Dingen Reggae ist ja auch heterosexuelles, hartes Antanzen ist da ganz normal. Ganz genau. Ja. Und wichtig ist mal wichtig ganz ist fies auch, Antanzen. Wichtig ist auch seine Arme aus, also in die Höhe zu strecken. Arme in die Höhe, Hüfte und dann schön antanzen. Genau, Arme hoch ist ganz wichtig. Da bringt dir auch den Hüftschwung, den du brauchst für ekelhaftes Antanzen. Von wegen hier, da kommen die immer mit ihren Flüchtlingen da auf der Domplatte mit antanzen und so weiter. Nein, Ska. Da waren Ska-Leute und Reggae-Leute. Du sagst jetzt Ska und Reggae-Leute. Ich habe gerade überlegt, gibt es eigentlich irgendwie einen Fachbegriff für Ska-Fans? Ska-Oten. Er hält sich den Bauch. Ihr könnt es nicht sehen, aber er hält sich den Bauch. Ich finde Ska gar nicht so schlimm. Oh, jetzt kommst du. Sorry. Nee, macht ja nichts, Peti. Aber Reggae finde ich auch nicht so geil, aber Ska ist. Also Trompeten finde ich immer nett. Reggae mag ich nur, wenn er Sunshine ist. Ja. Oh. Und halt zum Weiber klar machen. Und zum Antanzen. Wenn ich mal wieder ein Sommerloch brauche. Yeah. Das ging irgendwie an mir vorbei, dieses gar Weiber klar machen Nummer. An mir auch. Ah. Deswegen hatte Peti auch seit 1997 keinen Sex mehr. Das weil da war die Mad Caddies kurz groß. Ne? 1997 hatte ich mal Sex. Ja. Und seitdem nicht mehr. Ja. Und das war eigentlich kein Antanzen, du warst nur mit deinen Freunden irgendwie in dem Moment der Auserwählte, um Bier zu holen und 10 Becher Bier halt irgendwie wieder vorzubalancieren, das ist nicht so einfach. Ja, und das als 10-Jähriger. Da bleibt man auch gerne mal wo hängen, ja, ja, das ist klar. Ah, ja. Ich wurde 1997 zu Ska-Reggae entjungfert. Und seitdem hatte ich keinen Sex mehr. Ich hatte einmal Sex mit 10 Becher Bier in der Hand. Sunshine Ska-Reggae. Mit 10 Jahren. Und er hat einen Sonnenstich davon. Der Prozess läuft gerade gegen meine Sexualpartnerin, die war nämlich volljährig. War das in Pennsylvania? Ja, tatsächlich. Aber jetzt bin ich 30. Shit. Mist. Pennsylvania. Habt ihr noch ein Bierchen? Sonst kann man nochmal. Ich hab gerade leer, das ist ja ein Timing, dass du jetzt fragst. Ah, ja, weil meinst du es auch gerade leer? Mach nochmal, wir haben 3 Bier besorgt. Ja, wir haben wieder die gleichen 3 Bier. Also Stunkeler Hofbräu, Bitburger und Fürsteberg. Wofür wird sich Chris entscheiden? Oh, warte, dürfen wir raten? Aber dann, ja, das würde dich beeinflussen. Ja. Ich fände es voll schön, wenn wir jetzt irgendwie so ein System etablieren könnten, nach dem man das Bier auswählt. So völlig zufällig. Ja, wir können gucken. Mit irgendeinem Spiel oder so. Also, ja, das was bist du für ein Typ? Bist du so der Konservative? Bleib bei deinem Bier. Dann nee, aber ich bin Schuster. Der bleibt bei seinen Leisten. Okay. Bleibst du bei deiner Leiste? Fürstenberg rennt weiter vor ihr. Hört die Kratzgeräusche im Mikro. Genau. Bist du ein bisschen eifelig heute drauf? Oder eifelig war ich eigentlich nur drauf, als ich tatsächlich die Bücher von Jean-Paul Brüm gelesen habe, die ich sehr unterhaltsam fand. Und da war ja Bitburg auch Mensch. Des Öfteren mal erwähnt. Ja, komisch. In Dosen. Ja. Mhm. Im ersten Teil, also bei George, genau. Was heißt denn Brötchen auf Eifelisch? Brötchen. Und nein, doch. Echt? Und ja. Blech? Blech. Blech. Nee, Blech. Blech. Blech. Blech. Blechbrötchen. Blechbrötchen. Blechbrötchen. So, jetzt. Okay, oder? Und der gute alte Patriotismus, weil das ist ja das, was uns auszeichnet. Wir sind New Yorker Hofbräu. Ich nehme jetzt das Bitburger, weil ein Fürstenberg hatte ich jetzt schon und ein Hofbräu werde ich später sicher noch trinken. Siehst du, das ist ja hier kein Problem. Du gehst in Tuha West nachher noch, gell? Ja. Ja, da spielt heute Frontier off. Okay. Keine Ahnung. Ich war letzte Woche ja auf einem Konzert am Sonntag. Sonntag ja, ist war Frankfurt Konzert. Tag. Und da war ich tatsächlich. Pedi, entscheide ich noch kurz? Fürstenberg. Da hat mir die Vorband am besten gefallen. Also Blended Watson jetzt, oder was? Ja, tatsächlich. Echt jetzt? Not Available war, die hatte ich früher als 15-jähriger Kid-Punker so im Proberaum liegen. Und da haben wir mal I Have a Little Green Car gehört. Ja. Als ich jetzt nochmal mit über 30 gehört habe, habe ich gedacht, wow. Holt den Hörer ins Boot. Wo wart ihr am Sonntag? Wir waren auf einem Punkrock-Konzert im Juha West. Okay, und wer da hat eine gespielt? Band aus den 90ern tatsächlich. Die 90ern relativ groß, die größte deutsche Punkrock-Band fast mit Wieso, Not Available, weil die hatten so ein paar Platten, die tatsächlich so klangen, als kämen sie aus Kalifornien. Und jeder, der Leg Wagon und NoFX mochte, hat auch Not Available wenigstens eine Platte zu Hause gehabt. Not Available haben vor allem einen großen Pluspunkt und das ist der Sänger, der Dragan, der hat einfach wirklich eine schöne Stimme und der singt auch gut. Also der singt wirklich fantastisch. Und also mein Einstieg bei Not Available, ich kam ja sehr viel später eigentlich auf diese Skatepunk-Schiene, war das Album Five Aces. Ja, kenne ich auch noch. Und das höre ich auch heute eigentlich noch gern. Ich habe sie, seitdem ich mit 17 mir unsere Garage als Proberaum räumen mussten, habe ich Not Available verloren, habe sie letzten Sonntag nochmal wiederentdeckt und habe aber gedacht, das ist eine schöne, schöne Erinnerung. Zeitgleich habe ich noch um ein bisschen internen Talk zu machen, den Schlagzeuger von Bums, der Deutschpunk-Band. Stimmt, ja, der spielt da. Die auch früher Fluchtpunkt Terror hießen, jetzt wird es nerdig. Der spielt mich auch da. Ja, mittlerweile. Und mit denen haben wir mal mit unserer Punkrock-Band in Augsburg zusammengespielt, was ein sehr schöner Abend war, ein sehr lustiger Abend war. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass der Schlagzeuger von Bums, aka Fluchtpunkt Terror, auch bei Not Available trommelt. Und mich kurz gefreut, diesen netten jungen Herrn nochmal wiederzutreffen, der kein netter junger Herr ist, sondern wahrscheinlich mittlerweile Mitte 40. Dann hattest du jetzt einfach Glück in dem Fall, weil, jetzt wird es nochmal sehr nerdig, Not Available, der Ursprungsschlagzeuger, glaube ich, ist es sogar, der ist ja prinzipiell auch immer noch dabei. Ja, das hat er also mir auch erzählt. Genau, die Band steht zwar immer nur zu fünf maximal auf der Bühne, die waren auch schon nur zu viert, aber sie sind eigentlich zu sechst und die Schlagzeuger wechseln sich irgendwie so ab, je nachdem, wer wann Zeit hat. Das Punkrock über im neuen Jahrtausend einfach. Das neuer Punkrock, einfach mal die Mitglieder. Das ist doch schön. Ich hätte das auch gern für meine Bands. So ein Pool, also auch für mich, wenn ich dann mal einfach keinen Bock habe, zu sagen, heute fahr du mit, spiel du. Heute spielt Pedi mal einfach bei so, ihm. Cool. Genau. Ey, kein Problem, Mann. Dann heißen sie aber Helmut Hitler. Das kriege ich auch noch hin. Oder kurz Haha. Haha. Also, so wie cool. Hamburg. Wir haben heute auch schon 77 Heiß, Grüß Gott, 88 Nazi-Schrott gehabt, gell? Ja, haben wir ja, auch schon. Hatten wir auch Schießeskins. Ja. Schön. Jew-Driver hatten wir auch schon mit Peter Südisch. Also wir haben heute eigentlich alles abgehakt. Da ja. Ja eigentlich aber es gibt Pflanze. Noch eine wichtige Frage, glaube ich. Ja, also zwei. Eine richtig wichtige, oder? Die mit der also oder? Willst du die stellen? Die fragen wir jeden Gast, das ist eine Tradition. Stellen sie. Nee, mach du lieber. Soll ich? Also ja, einer macht das jetzt, dann mache ich das. Chris? Ja. Würdest du? Ja. Ja, im Verteidigungsfall, also im Kriegsfall, ja. Deine musikalischen Fähigkeiten auch zur Landesverteidigung einsetzen. Ja, würdest du es militärisch nutzen, deinen können? Ich würde das gern tun, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass mit dieser Musik Deutschland einfach gnadenlos versagt. Und das finde ich persönlich jetzt ja recht erstrebenswert. Okay. Von dem her, ja, jederzeit. Okay, also okay. Schrammeln für die Kapitulation sozusagen. Richtig. Ja. Schrammeln für den Untergang. Finde ich gut. Sehr gute Antwort. Magic Martin hat ja auch eine sehr gute Antwort gehabt, von daher. Ja. Ja, ja, der hat sich total ernst beantwortet. Ja, er hat sich ernst beantwortet. Hört euch Folge 10 an, kann man ja. Sich auch zweimal anhören. Stimmt, ja. Und dann hat er aber den Studentensong noch geschmettert. Den haben wir leider nicht mehr gespielt. Das sollte man nachholen. Auf jeden Fall irgendwann. Mach mal. Die Frage ist ja eher, wie konntet ihr Martin davon abhalten, ihn zu bashen zu geben? Das ist ja eigentlich, sobald man zwei Stunden mit dem in dem Raum ist, hört man ihn eigentlich. Wird schon kritisch, ja. Dann fängt er einfach an. Ja, und wir waren aber nur eine Stunde im Raum und wir haben uns Glück gehabt. Ja. Und ich bin ja selbst großer Fan davon und ich habe ja auch schon mal erzählt, ich singe tatsächlich auf der Version, die sie beim Führer aufgenommen haben. Also nicht Hitler, sondern es gibt tatsächlich einen Tonmann. Das sollte man fast dazu sagen. In Stuttgart, der Führer heißt. Tonmann in Stuttgart, der Führer heißt. Da hat Magic Martin tatsächlich mit seiner Band Die Herodes eine Version von Ich bin Student aufgenommen. Und ich singe die tiefen Backgrounds im Refrain. Jetzt, wo du sagst, ja, du hattest das schon mal erwähnt. Und mir fällt auch gerade ein, dass Magic Martin. Wieso pushen wir heute eigentlich so? Wir sollten eigentlich nur über Magic Martin. Ich weiß auch nicht. Wir sollten über dich reden. Mir fällt es nur gerade ein, dass der mir eigentlich schon lang mal diese CD versprochen hat. Oh ja. Wo ist die denn eigentlich? Ja, hörst du die Folge eigentlich noch, Magic Martin? Der hört die bestimmt, oder? Ja, hört er auch. Bestimmt. Das ist unser zweiter Hörer. Also jetzt bist du unser dritter Hörer, weil unser erster Gast hört uns auch oft. Der UFO, der große Spielmacher, hört uns oft. UFO? Magic Martin hört uns ab und zu. Und jetzt, vielleicht bist du ein neuer Hörer. Und versprochen, mit unserem nächsten Gast reden wir nur über dich. Ja. Das wird schön. Sag mal, kennst du eigentlich Chris der Berg? Dann vielleicht, doch vielleicht meine kommt Mama der ein. Aber nee, auf unserer Liste, jetzt machen wir noch ein bisschen Spoilern, bevor wir enden. Und dann verraten wir dir noch kurz, woher die Fragen kommen. Oh ja. Also, Spoilern, auf der Liste stehen auf jeden Fall noch Flo Juha West. Um einfach mal von einem Konzertveranstalter zu hören, wie ätzend Punkrock-Musiker sind. Und auch die Musik an sich. Und die Musik an sich. Und natürlich noch der Lux, aber der wird uns eh immer absagen. Also der kommt vielleicht mal in Folge 100 oder so. Und einen Saarländer wollen wir noch einladen. Und einen Saarländer wollen wir noch einladen. Also tatsächlich. Also das wird schwierig, da gibt es nicht so viele. Ja, aber ich kenne einen. So viele. Ach was. Und er kennt sogar einen, der nichts mit seiner Mutter, mit seiner Schwester oder mit den Nutztieren hat. Doch. Und das. Doch. Mit allen. Ja. Klar. Ohne Saarländer. Ich glaube, der behauptet nur Saarländer zu sein. Nee, der ist wirklich. Ich habe seinen Reisepass mal gesehen. Wer ist es? Heinz Becker, oder? Nee, ja, der andere. Der andere Saarländer. Ja, genau, der andere Saarländer. Gerd Dudenhöfer. Der andere Saarländer. Sein Bruder, ja. Hans Dudenhöfer. Irgendwann in den nächsten 6 Jahren wird der Saarländer zu Gast sein. Aber egal, im Moment bist du ja unser Gast. Ja. Und eine wichtige Frage habe ich noch. Ja. Gehört der Islam zu Deutschland für dich? Warum lacht ihr Dieses Thema ist so blöd. Petey, du musst da nicht drauf antworten, das war wieder nur. Nee, tatsächlich finde ich das ja interessant, wenn solche Dinge aufkommen, wie die Leute halt darüber diskutieren, weil welche Religion gehört denn zu irgendeinem Staat? Gehört so, da, das Islam ist die gehört, also säkularisierte Antwort, die wir hören wollten. Gehört der Islam zu Deutschland? Meine Antwort, nein. Nee, aber das Christentum gehört auch nicht zu Deutschland. Richtig. Ja. Weil irgendwelche zufällig historisch gewachsenen Grenzen haben nichts mit irgendeiner Spiritualität zu tun. Aber ist ja auch scheißegal, das war eigentlich nur ein Scherz. Die insgesamt ja einen viel zu großen Stellenwert überhaupt in dieser Welt noch hat, diese ganze Religion. Ja. Ich mag nur diese Bud Religion. Ich weiß noch, ob man jetzt hier diese aus Kalifornien, diese, die machen auch gute Musik, Bud Religion. Bud Religion. Der hat jetzt aber echt bei mir gebraucht. Ja, ich auch. Ich glaube, die sind mit Batman verwandt. Schaum Bad Religion. Ja, Schaum Bad Religion. Nein, aber hier die Religion, oder hier das fliegenden Spaghetti-Monsters, so heißt es. Ja. Oder es gibt ja auch in USA gibt es doch irgendwie so ein Satan's Temple oder so, oder Temple of Satan oder irgendwie so. Das sind so diese Dinger, die sowas halt auf die Spitze treiben. Alkaline-Trio-Ding auch so, ne? Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Gehört Matt Skiba für dich, glaube ich. Okay, das ist so eine Band, die hier auf dem Fall. Geht an euch beide, gehört Jedi-Tum zu Deutschland für euch. Jedi-Tum? Heißt das so? Ich bin ja kein Star, ich weiß ja, was Star Wars zu tun hat. Ja, aber Jedi ist auch eine Religion. Jedi, von mir aus. Ja. Also von mir aus alle und keiner, solange sie sich nicht in die Verfassung einmischen. Punkt. So, wir alten Verfassungspatrioten. Die Verfassungsboys. Und Chris. Ja, was denn? Du spielst doch bei Helmut Kohl. Der hat doch die Verfassung mitgeschrieben. Wollen wir eine Rap-Kombo gründen? Die Verfassungsboys. Die Verfassungspatrioten. Was rappen wir? Das Grundgesetz? Oder? Ja. Artikel 15 sagt, dass niemand sollte jemals die Würde eines Menschen antasten, ihr Hurensöhne. Kein Touch-Test. Unser erster Song ist schon großartig, wird gut, ja. Can't touch my Würde. Menschenwürde. Can't touch this. Menschenwürde. Can't touch this. Ja, das ist schon gut. Hast du Hit schon geschrieben. Ja, ich war auch eine Britpop-Band, die hat zum Beispiel dann auch so verfassungsfeindliche Tendenzen. Let it be. Let it be. Super. Ja. Also auch Verfassungsboys natürlich mit OI. Artikel 5. Oi, oi, oi. Und bei Artikel 88 gehen wir beschämt weg einfach dann so. Nee, das ist wie so. Wir spielen die Songs so mit Artikel 87 und dann ist Feierabend einfach. Nee, das ist wie in Hotels, wo es keinen 13. Stock quasi gibt im Aufzug, so wird einfach Artikel 88. Vermutlich gibt es ihn tatsächlich gar nicht, oder? Gibt so viele. Es wird gibt doch nur 13 und 4 Amendments. USA! USA! USA! Also, solange mir keiner verbietet, eine Waffe zu tragen, da wo ich sie tragen will, ist mir alles egal. Ganz genau. Und Sklaven ist sollte man nicht mehr halten. Waffenscheinpflichtig? Dein Glied. Solange ich... Weil du betonst da, wo ich es tragen will. Mein Glied trage ich da, wo ich tragen will. Also mir fällt kein praktischer Ort ein bisher. Ja, vielleicht unter der Achsel. Obwohl, nee, da würde man immer, wenn man hier diese Furzgeräusche machen würde. Was man den ganzen Tag macht. Das macht man schon oft. Ja, machen wir schon oft. Warte, ich mach's mal für die Kamera. In die Kamera. Boah, du kannst das wirklich gut. Voll gut. Das kann ich gar nicht. Furzgeräuschen aus der Achsel. Applaus. Ich kann nur was man quasi beim Hören nicht sieht. Bitte einen donnernden Applaus auch jetzt in der U-Bahn wieder, wenn ihr da sitzt. Ja, oder im Auto. Also unser klassischer Hörer bewegt sich ja jetzt gerade auf dem Laufband vom Fitnessstudio in einer großen Kette irgendwie. Ich glaube, unser klassischer Hörer hat schon längst abgeschaltet. Ja. Ihr macht immer so lang. Es gibt den klassischen Hörer. Es gibt den klassischen Hörer. Wie sieht der denn aus? Ja, das... Ja, so 2 bis 3 Hörer gibt, können wir den ziemlich genau beschreiben. Ah, der ist so 1,80, ja, dunkles Haar, und ist Verfassungspatriot. Und ist Verfassungspatriot. Das sehen wir alle. Chris, eine Sache noch. Tatsächlich, wir haben uns schon oft... Eine Sache habe ich... Das ist mein Narrativ für heute. Chris, eine Sache noch. Die Fragen kommen tatsächlich aus einem Test von Scientology. Nein, den Peter mal auf der Straße in die Hand gedrückt hat, bekommen hat. Stimmt, ja. Also diese Abtreibungssache. Das, aber das mit dem Islam zu Deutschland, das stand jetzt nicht. Das war auch noch drin. Islam war nicht drin. Nee? Okay. Aber die im Kriegsfall, würdest du im Kriegsfall für dein Land eintreten und so weiter, ist tatsächlich... Von Scientology, ja, echt? Warum interessiert die denn das? Weiß ich nicht. Ach, das waren, glaube ich, 200 Fragen. Ja. Das sind immerhin, das ist ja auch eine... Man sieht diese Anführungszeichen jetzt nicht, aber das ist ja auch eine Religion. Gehört für dich Scientology zu Deutschland? Auf jeden Fall, unbedingt. Ja. Das Schöne ist ja, dass solche Organisationen eigentlich, wenn ich, also die haben ja oft auch so Stände auf der Straße. Ja. Da hilft mir mein Äußeres tatsächlich. Ich sehe, dass die oft jeden anlabern, wenn ich aber vorbeilaufe, dann halten sie Abstand. Ja. Das ist das echt ein Vorteil. Das ist halt der Vorteil, wenn man wie Chris einfach ein Hemd, eine Krawatte und ein Jackett und gut rasiert, schickes Sakrum mit Lederapplikationen auf den Ellbogen trägt. Frisch rasiert und gut gelaunt. Frisch rasiert und gut gelaunt. Solche Leute werden nicht angesprochen von. Gut gelaunt und schlecht frisiert. Das ist doch hier super nichts. Super nichts. Es gibt einen Song, der fängt an mit gut gelaunt und schlecht frisiert. Ja, ich kenne frisch rasiert und gut gelaunt von Gorki, von Heinz Strunks. Fleisch ist mein Gemüse. Ist mein Gemüse, oh, genau. Großartig. Marius. Heinze. So, Heinze. Du, Chris, mir kommt, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht und ich weiß auch gar nicht, ob ihr GEMA-frei seid, aber... Sind wir. Wir sind tatsächlich, wir haben noch nie Musik in unserem Podcast gespielt. Vielleicht könnte man einfach am Ende, oder ich schneide rein, nee, wir lassen es einfach laufen. Gib mal einfach, dann gibt Chris einfach sein Okay, dann sind wir auch GEMA-frei. Planet Watson, das war's. Damit können wir rausgehen, weil der dauert auch nur 1 Minute 30. Der ist kurz, ja. Ist er gut? Ja, ist er ja. Auch cool für dich? Klar. Habt ihr auch sehr viele Promis für euer Video bekommen sogar. Ja, das ist die wahr. Emo-Rocker. Also währenddessen werden wir vielleicht noch ein bisschen klappern, aber ihr hört jetzt in schlechter Qualität wahrscheinlich. Aber ihr könnt ja bei YouTube mal in dieses Video gucken, gefällt mir auch ganz gut. Planet Watson mit Das war's, der Chris sitzt da am Schlagzeug. Und ich sehe gerade, da gibt es jetzt echt viel von uns, hör mir auf. Also auf YouTube so insgesamt. War sehr schön bei euch. Danke, dass du da warst, Chris. Ja. Chris, gern. War eine Freude. Willst du noch was promoten über euren Song? Über den jetzt? Ja. Oder über eine neue Platte? Was kommt als nächstes? Das ist eine gute Frage. Voraussichtlich wird es eine Split von Helmut Kuhl mit den Bierdosenfreunden geben. Sehr schön. Auch eine Stuttgarter Band, oder? Auch eine Stuttgarter Band. Ja. Die waren jetzt im Studio kürzlich, auch beim Ferdinand Führer. Und haben Songs aufgenommen, haben uns angefragt für eine Split. Haben wir Bock drauf, ist noch nicht ganz raus, was von uns dann da drauf landet. Wo und wann die erscheint, aber wird vermutlich kommen. Und mit Best Royalty machen wir eine Split mit einer brasilianischen Band, die, glaube ich, Social Chaos heißt. Soziales Chaos. Halt! Und mit Planet Watson haben wir ja sogar eine EP aufgenommen. Die kommt auch irgendwie die Tage. Die wahrscheinlich die EP hier heißt, gell? Hoffentlich. Oh, der Song ist schon zu Ende. Ja. Dann googelt Planet Watson, kauft die neue EP bald oder ladet sie euch illegal runter, wie genau, Chris das auch gemacht hat von Helmut Kuhl, bevor er 30 war. Ja. Und ihr seht, in Stuttgart gibt es noch Bands und in allen spielt der Chris. Genau. Rein. Es gibt fünf Bands in Stuttgart, in sechs davon spielt Chris. Tschüss, du Dog forever. Ciao. Bis dann, ciao.